erkennest dann der Sterne Lauf, und wenn Natur dich unterweist, dann geht die Seelenkraft dir auf, wie spricht ein Geist zum anderen Geist. Umsonst das trocknes Sinnen hier die heil'gen Zeichen dir erklärt. Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir. Antwortet mir, wenn ihr mich hört. Er schlägt das Buch auf und erblickt das Zeichen des Makrokosmos. Ha! Welche Wonne fließt in diesem Blick auf einmal mir durch alle meine Sinnen. Ich fühle junges, heil'ges Lebensglück neuglühend mir durch Nerv und Adern rinnen. War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, die mir das innere Toben stillen, das arme Herz mit Freude füllen und mit geheimnisvollem Trieb die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen? Bin ich ein Gott? Mir wird so Licht! Ich schau in diesen reinen Zügen die wirkende Natur vor meiner Seele liegen. Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht. Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot. Auf, bade, Schüler, unverdrossen, die irdsche Brust im Morgenrot. Er beschaut das Zeichen. Wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt, wie Himmelskräfte auf und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen, mit segenduftenden Schwingen vom Himmel durch die Erde dringen, harmonisch all das All durchklingen. Welch Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur! Wo fass ich dich, unendliche Natur? Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens, an denen Himmel und Erde hängt, dahin die welke Brust sich drängt. Ihr quellt, ihr tränkt. Und schmacht ich so vergebens? Er schlägt unwillig das Buch um und erblickt das Zeichen des Erdgeistes. Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein? Du, Geist der Erde, bist mir näher. Schon fühl ich meine Kräfte höher. Schon glüh ich wie von neuem Wein. Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, der Erde weh, der Erde Glück zu tragen. Mit Stürmen mich herumzuschlagen und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. Es wölkt sich über mir, der Mond verbirgt sein Licht, die Lampe schwindet, es dampft, es zucken rote Strahlen mir um das Haupt, es weht ein Schauer vom Gewölb herab und fasst mich an. Ich fühl's. Du schwebst um mich, erflehter Geist. Enthülle dich. Ha, wie's in meinem Herzen reißt. Zu neuen Gefühlen all meine Sinnen sich erwühlen. Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben. Du musst und kostet es mein Leben. Er fasst das Buch und spricht das Zeichen des Geistes geheimnisvoll aus. Es zuckt eine rötliche Flamme. Der Geist erscheint in der Flamme. Wer ruft mir? Faust, abgewendet. Schreckliches Gesicht! Du hast mich mächtig angezogen, ein meiner Schwere lang gesogen, und nun? Weh, ich ertrag dich nicht! Du flehst eratmend mich zu schauen, meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehen. Mich neigt ein mächtig Seelenflehen, da bin ich. Welch erbärmlich Grauen,

Es ist ein groß Ergetzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht. Oh ja, bis an die Sterne weit. Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit 7 Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Da ist's denn wahrlich oft ein Jammer. Man läuft euch bei dem ersten Blick davon. Ein Kehrichtfass und eine Rumpelkammer und höchstens eine Haupt- und Staatsaktion mit trefflichen, pragmatischen Maximen, wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen. Allein die Welt, des Menschen Herz und Geist, möcht jeglicher doch was davon erkennen. Ja, was man so erkennen heißt. Wer darf das Kind beim Namen nennen? Die wenigen, die was davon erkannt, die töricht genug, ihr volles Herz nicht warten, dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt. Ich bitt euch, Freund, es ist tief in der Nacht, wir müssen's diesmal unterbrechen. Ich hätte gern nur immer fortgewacht, um so gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen als am ersten Ostertage erlaubt mir ein und andere Frage. Mit Eifer habe ich mich der Studien beflissen. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Ab. Faust allein. Wie nur dem Kopf nicht aller Hoffnung schwindet, der immerfort an schalem Zeuge klebt, mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt und froh ist, wenn er Regenwürmer findet. Darf eine solche Menschenstimme hier, wo Geisterfülle mich umgab, ertönen? Doch ach, für diesmal dank ich dir, dem ärmlichsten von allen Erdensöhnen. Du rissest mich von der Verzweiflung los, die mir die Sinne schon zerstören wollte. Ach, die Erscheinung war so riesengroß, dass ich mich recht als Zwerg empfinden sollte. Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon ganz nah gedünkt, dem Spiegel ew'ger Wahrheit, sein Selbst genoss in Himmelsglanz und Klarheit und abgestreift den Erdensohn. Ich, mehr als Cherub, dessen freie Kraft schon durch die Adern der Natur zu fließen und, schaffend, Götterleben zu genießen, sich ahnungsvoll vermaß. Wie muß ich's büßen? Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft. Nicht darf ich dir zugleichen mich vermessen, hab ich die Kraft, dich anzuziehen besessen, so hat ich dich zu halten keine Kraft. In jenem sel'gen Augenblicke, ich fühlte mich so klein, so groß. Du stießest grausam mich zurücke ins Ungewisse, menschenlos. Wer lehret mich? Was soll ich meiden? Soll ich gehorchen jenem Drang? Ach, unsere Taten selbst, so gut als unsere Leiden, sie hemmen unseres Lebens Gang. Dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen, drängt immer fremd und fremder Stoff sich an. Wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen, dann heißt das Bessere Trug und Wahn. Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle,

erweise deinem Meister deine Gunst. Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert, ich fasse dich, das Streben wird gemindert, des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach. Ins hohe Meer werd ich hinausgewiesen, die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen, zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Ein Feuerwagen schwebt auf leichten Schwingen an mich heran, ich fühle mich bereit, auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen, zu neuen Sphären reiner Tätigkeit. Dies hohe Leben, diese Götterwonne, du, erst noch Wurm, und die verdienest du. Ja, kehre nur der holden Erdensonne entschlossen deinen Rücken zu. Vermesse dich, die Pforten aufzureißen, vor denen jeder gern vorüberschleicht. Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen, dass Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht. Vor jener dunkeln Höhle nicht zu beben, in der sich Phantasie zu eigner Qual verdammt, nach jenem Durchgang hinzustreben, um dessen engen Mund die ganze Hölle flammt. Zu diesem Schritt sich heiter zu entschließen, und wär es mit Gefahr, ins Nichts dahin zu fließen. Nun komm herab, kristallne, reine Schale, hervor aus deinem alten Futterale, an die ich viele Jahre nicht gedacht. Du glänzetest bei der Väter Freudenfeste, erheitertest die ernsten Gäste, wenn einer dich dem andern zugebracht. Der vielen Bilder künstlich reiche Pracht, des Trinkers Pflicht, sie reimweis zu erklären, auf einen Zug die Höhlung auszuleeren, erinnert mich an manche Jugendnacht. Ich werde jetzt dich keinem Nachbar reichen, ich werde meinen Witz an deiner Kunst nicht zeigen. Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht. Mit brauner Flut erfüllt er deine Höhle. Den ich bereit, den ich wähle. Der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele als festlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht. Er setzt die Schale an den Mund. Glockenklang und Chorgesang. Chor der Engel. Christ ist erstanden, Freude dem Sterblichen, den die verderblichen, schleichenden Erblichen Mängel umwanden. Welch tiefes Summen, welch heller Ton zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde. Verkündigt ihr dumpfen Glocken schon des Osterfestes erste Feierstunde? Ihr Chöre, singt ihr schon den tröstlichen Gesang, der einst um Grabesnacht von Engelslippen klang, Gewissheit einem neuen Bunde? Chor der Weiber. Mit Spezereien hatten wir ihn gepflegt, wir, seine Treuen, hatten ihn hingelegt. Tücher und Binden reinlich umwanden wir, ach, und wir finden Christ nicht mehr hier. Christ ist erstanden, selig der Liebende, der die betrübende, heilsam und übende Prüfung bestanden. Was sucht ihr, mächtig und gelind, ihr Himmelstöne, mich am Staube? Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Sonst stürzte sich der himmelsliebe Kuss auf mich herab in ernster Sabbatstille. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle, und ein Gebet war brünstiger Genuss. Ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehen, und unter tausend heißen Tränen fühlt ich mir eine Welt entstehen. Dies Lied verkündete der Jugend muntre Spiele, der Frühlingsfeier freies Glück. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten, ernsten Schritt zurück. O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder! Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Chor der Jünger. Hat der Begrabene schon sich nach oben, lebend Erhabene, herrlich erhoben? Ist er in Werdeluft schaffender Freude nah? Ach, an der Erde Brust sind wir zum Leide da. Ließ er die Seinen schmachtend uns hier zurück. Ach, wir beweinen, Meister, dein Glück. Christ ist erstanden, aus der Verwesung Schoß, reißet von Banden freudig euch los. Tätig im preisenden, Liebe beweisenden, brüderlich speisenden, predigend reisenden, Wonne verheißenden, euch ist der Meister nah, euch ist er da. Ende der vierten Szene.